was ich da so tu. Das erzähl ich euch gerne, also hört mir gut zu. Ich hab die Ski an den Füßen und den Arsch im Schnee. Wir haben wieder Freitag und ich rufe Hallo Nachtschwärmer. Today's best music. Best. Not just some of it. Remix Quality Podcast. Weekly Mix. Nach der Riegel, wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss. Es geht los. Wir haben heute wieder Gewinnspiele, mächtig viel Spaß und super tolle Songs. Und da unten höre ich schon... Das sind schon deine Fans, dein Fanclub. Ja, das kann ja gut anfangen hier. Du hast immer gedacht, im Sommer ist es langweilig. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. How y'all feel out there? Oh yeah, alright, check this out. We'll be right back. recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky. And rock the rhyme, I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, our time is tricky. It's tricky, tricky, tricky. Wir haben 21:14, da ist wieder alles drin, ne? Metallica, Run DMC. Ganz nebenbei haben wir Blitzer zu melden zwischen Hornberg und Guta, Nähe Sternen. Dankeschön an den Marco Moser. Oh, yeah. Yeah. Jetzt sind wir bald komplett. Hallo, Peggy Bundy. Hi, ich bin Peggy Bundy. Keine falschen Gedanken wegen dem Eheringe bedeutet mir überhaupt nichts. Das wissen wir. Das ist bekannt, Peggy. Und was geht bei euch sommermäßig ab? Und unsere Sommertradition ist zuzusehen, wie Al durch seine Hosen schwitzt. Ah, das möchte ich aber bitte nicht erleben.

Und nachdem man hat es vielleicht schon gelesen, gehört, der neue Club in Aachen heißt Codex. C-O-D-E-X, Codex. www.codex-club.de, da könnt ihr mal sehen, immer wie die Bauarbeiten vorangehen. Und das geht ganz zügig jetzt. On the road again. Starte durch in ein heißes Wochenende. Und manchmal, das war vor, ach, glaub, über 10 Jahren, eher mehr, der Geheimtipp. Und ich habe sie jetzt wieder gefunden, vergangene Woche, auf Platte. Shanana Wigram. Willkommen nach Schwärmer. Hier geht's ins ganz heiße Wochenende. In mehrerer Hinsicht. Ach ja, da ist die Tochter von meinem Freund Al. Hallo Kelly. Kelly, komm, mach ein bisschen Assistenz. Schreib hier mal auf die Telefonnummer 0781 504 3311 für die Leute. Kann ich nicht schreiben. Wie? Du kannst nicht schreiben? Dann schreib die E-Mail-Adresse auf. studio@hitradio-ohr.de. Kann ich auch nicht schreiben. Ja, Kelly, was kannst du dann überhaupt? Derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Ja, ja. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. What a beautiful day. DJ. Let's go. sich Sahne. Was für eine Hammerparty. Die Konservation bestehen aus und fand ich warum die Lille Leute gehen. Um 6 Uhr früh sind doch die Püppe Bräute schön. Mein Drink ist leer, zack, hab an die Bar. Alle geht heute am auf mich, doch es ist keiner mehr da. Vor dem Club der DJ vor ihr war. Mikrofon in seinen Wagen. Alter, bring den Tune nochmal. Hey DJ, bring den Tune zurück. Mach keine Faxen, die Leute spielt verrückt. Der ganze Club brennt und alle schreien im Chor. Wir wollen feiern, wir wollen Party, wir wollen Essen im Chor. Hey DJ, hey DJ, Freestyle. Also Kelly, ist es echt wahr? Kannst du nicht mal schreiben? Also, das erwartet man doch. Das ist doch nicht normal, hä? Warte mal, das ist jetzt eine Verarsche, hä? Ja, das frage ich mich auch. Komm, stell das klar, dass du schreiben kannst. Ich lieb Komma, ich lieb Strich, ich lieb dich und ich lieb mich. Danke. Das ist meine Schwester Kelly. Sie ist ganz besonders. Ja, sie ist was ganz Besonderes. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel. Let's go way back and play back. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Yeah! Genau, die Frage ist, wie heißt diese Künstlerin? Life is a mystery. Das ist ein A Cappella-Stück von ihr. 0781 504 33 11 oder studio@hitradio-ohr.de. Das ist aber schwierig nach Schwärmer. Das ist eine ganz schwierige Frage. Wie heißt diese Sängerin? Zu gewinnen gibt es eine Mix-CD nach Wahl. Bei jedem Gewinnspiel bei mir hier entweder ein House-Mix, Hip-Hop oder ein 80er. Tippern Sie, die letzten zwei Wochen sind noch nicht raus, die Preise, weil diejenige Person in Urlaub ist gerade. Aber die gehen alle noch raus. Das müsste reichen, oder? Super drauf! Oh. Affengeil! Brillant! Wahnsinn! Schlag! Die volle Packung Power! Spannung, Action. Ein Mann, der das Unmögliche möglich macht. Es ist Zeit, abzuheben! Kennen wir doch, das Scotch Disco Band. Ihr könnt immer noch anrufen, wenn Gewinnspiel. Hey, Na, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, macht Schwämmer. Schuhverkäufer, was ist denn? Was macht wieder für ein missmutiges Gesicht? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Er sucht wieder Streit. Mach schon mal, da ist ein Kerl. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need 74? Sommer. Sommer. Sind unsere Fußballfans? Alles klar soweit? Ja, Tequila, Tequila, Tequila, Wonderbra. Und heute Nacht. Wir machen heute ein bisschen WM-Spezial später. Jetzt gehen wir ab in den Süden, der Sonne entgegen, Wasser leben, mein Leben und dann der Kies. Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Wir haben nicht die höchste Spielkultur.

Und die Nate Giovanni ist ja was Besonderes. Apropos Besonderes, Nachtschwärmer. Habt ihr das gelesen, gehört? Der neue Club in Aachen. Da geht's jetzt voran. Bilder davon, www.codex-club.de. Da sind weitere Bilder hinzugekommen. Die Wände sind schon gestellt. Schaut mal drauf. Dann wird schon Personal gesucht, da könnt ihr euch auch bewerben. Anywhere. It's so big. We got a whole new attitude. It's unbelievable. es von Anfang an. Du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Ich hab dich lieb, das weißt du genau. Du bist echt eine klasse Frau. Aber eins finde ich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du wirst immer nur ficken, immer nur ficken mit mir. Wir können doch auch mal einfach reden. Das kann einem auch eine Menge geben. Wir können doch auch mal zärtlich sein. Wir haben 22.03 Uhr und ich rufe ins Radioland hinaus. Hallo, Langschwärmer! Wir kriegen gerade jede Menge Mails. Aber erst gebe ich mal den Gewinner bekannt. Tim Kupka aus La. Der hat gewonnen beim letzten Gewinnspiel. Die Lösung war Madonna. Der Faule fleißig, das weiß ich, das weiß ich. In der Nacht, da wird der Faule fleißig, das weiß ich. Jetzt haben wir ein paar Grüße. Die Grüße können übrigens gemailt werden auf studio@hitradio-ohr.de bitte. Da haben wir den Stefan Mogli aus Bellenhausen in Mittelhessen. Grüßen die Hundeschule Taps von Anna Plassmann-Mädel in Gießen. Wir sitzen hier in der Grillecke, lassen uns gut gehen bei geilem Wetter und genießen diese Sendung mit Original-Quadrophonie-Sound. Das ist das super geil. Kannst du den geilen Song Ich bin der Chef vom Grill? Natürlich. Der kommt. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Hallo. Ich grüße euch zwei Obernachtschwärmen. Da meinte Michael mit dazu hier. Grüße ich alle, die mich kennen, Hitradio-Ohrhörer. Andi aus Ettlingen-Spessart. Jetzt habe ich noch einen Gruß. Oh, das ist ein ganz langer Text. Andreas Schweizer aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Welcome back on air. Grüße dich wieder zu hören. Du hast echt gefehlt. Ich kann mich noch genau an den Sommer 94 erinnern. Mit Freuden, alten C-Band-Handy. Super stark. Viele Grüße dahin. Ich halte im Kopf nicht aus. Doch du denkst nur an das eine. Was springt dabei für dich raus? Erl? Schuhverkäufer, hattest du nicht gesagt, du grillst morgen auch? Komm, erzähl mal, was hast du morgen vor? Also werde ich morgen nur aufstehen für mich und auch nur feiern für mich. Was denn? Morgen ist Erbanntag. Ich dachte, der fällt aus wegen Altersschwäche. Ja. Ich will nicht den ganzen Tag rumhängen und schlafen. Es ist ja wie in der Schule. Genau. Ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und stehe am Grill. Und das ist für alle Freunde, die gerade im Grill sitzen oder stehen. Grillen ist alles, was ich will. Ja, leckere Wurst hab ich gegrillt, beim letzten Dorf ist das gegrillt. Da kam aus dem Nachbar auf Besuch. Ich grillte viel, ich grillte flott, ich grillte wie ein junger Gott. Bewaffnet mit einer Gabel und dem Tuch. Und da kam zur Party eine Krügers Tochter, so eine Kleine, in die hatte ich mich vor Jahren schon verguckt. Ich knapper gerade an der Wiener, kommt die auf mich zu, die Diva, und da hätte ich mich doch wirklich bald verschluckt. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ich denk, oh Gott, die will tanzen, du mich hinterm Grill verschanzen und frag cool, was darf denn sein, mein schönes Kind? Sie sagt, sie will keine Bulette, auch die Schnitzel wären zu fette, nur ne Currywurst, weil die so lecker sind. Und ich schau so auf den Teller, Mann, der Schulze, der war schneller, hat sich doch die letzte Currywurst gekrallt. Ich schrei ihm nach, das ist nicht fair, gib die Wurst mir wieder her. Ja, ich kam mir vor, als steh ich gerade im Watz. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. La la la la la la. Schön macht sich mit der Zeit Unruhe in mein Körper breit. Ein Gedanke, wie krieg ich des Madels Hand? Ich frage Schulze, was nun ist, gib ihr doch wenigstens einen Biss. Doch der ruft, sag mal, spinnst du was? Nun steh ich so an der Wand, meine Zange in der Hand, die schöne Maid ist schon lang nicht mehr zu sehen. Schuld ist nur die Currywurst, ja, in mir regt sich der Frust. Doch was soll's, ich muss jetzt meine Würste drehen. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum. Grillen ist alles, was ich will. Des Wahnsinns fette Beute. Oh Mann! Jetzt kommt's gleich ganz dick. Alors, qui me dit études, qui travaille, qui me dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit les

Safrido. Wir haben in dieser Stunde noch ein Gewinnspiel nach Schwimmer nachher. Freund L, seines Zeichens Damenschuhverkäufer, schwelgt wieder in Erinnerungen. Am größten Tag im Leben der gesamten Menschheit. Den Tag, an dem ich 4 Touchdowns schaffte. Ach, das war noch in der Schule. Komm, das ist schon lange her. Es ist Zeit für den Bundy-Schlachtruf. Ja, okay. Bundy! Die Power zum Abtanzen. 23:33 Uhr. Das habt ihr schon mitbekommen, nach dem Mal, wer öfters zuhört. Bei mir kommen Songs, die hört ihr nicht jeden Tag im Radio. Zum Beispiel den hier. Nick Cave mit Spezial und der nächste genauso. Da habe ich ein Mail bekommen. Vom Dirk Fleig aus Bad Wildbad. Na toll. Er hört über Webradio. Na schau mal, aber wenn ihr über Webradio hört oder so, oder PC, dann braucht ihr unbedingt einen richtigen Bass. Also da müsst ihr was anschließen. Einfach sind die billigen PC-Lautsprecher, die reichen nicht. Da kommt der Sound, da kommt das gar nicht so rüber. Da müsst ihr was machen, Nachtschwärmer. Dann grüße ich alle, die gerade draußen sind, ja, dem warmen Wetter. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Auch ein geiler Remix jetzt hier, Robert Miles und Nelly Furtado. also wie ich jetzt mitbekommen habe, mein Freund Al, der grillt morgen auch. Große Hausgrillparty. Party bei Bunnies. Die freuen sich alle, oder? Spürst du schon die Vorfreude, Peck? Ach, Al, die Vorfreude habe ich aufgegeben. Mir geht es um Entspannung. Lass mich auf ein kleines Versprechen bringen, das du gemacht hast. Erst letzten Frühling. Schon wieder Sex. Peck, wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Können wir nicht einfach Freunde sein?

Hier gibt's die Termine von Charlie 2000. Ich bin nämlich nicht nur hier im Studio, bin auch manchmal unterwegs. On the road. Zum Beispiel am 7. Samstag, 7. August, MSC Taifun Rheinstetten-Mörsch. Das ist nördlich von Rastatt, von hier gesehen. Aber am 18. September nach Schwärmer, eine Woche nach dem Bühler-Zwetschgenfest, Appenweier Schwarzwaldhalle. Und am 23. Oktober, Altenheim, Neuried-Altenheim, Herbert-Adam-Halle. Ich muss Neuried dazu sagen, Altenheim, sonst, naja, ihr wisst ja. Dass es da keine Verwechslungen gibt. So, nach schon mal, ihr habt es ja schon gehört und gelesen. Jetzt kommen erstmal die Termine von DJ Rockhorn. 10.07. Miami Live on Tour in Hassel. 24.07. Miami Live Tour in Losenrade. 30.07. Nature One in Castellaun. Und dann, der neue Club heißt Codex. www.codex-club.de. Codex mit C. Wer kennt es Erden? Auf Facebook. Wer kennt wen? Mein VZ und Twitter. Auf der www.codex-club.de könnt ihr schon Bilder sehen vom Fortschritt der Bauarbeiten. Also sag mal, es geht voran. Und es ist Zeit nach Drama. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Genau, unser Gewinnspiel. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Und zwar geht es wieder um Otto, unseren Freund Otto Warnkes. Er singt hier wieder über das Hexchenhäuschen. Da bringt er mehrere Interpreten. Und ich möchte zwei Interpreten, zwei Originalinterpreten, von denen mehreren, die er da bringt. Bitte anrufen 078-1504-3311 oder per Mail. Now, here comes the music. Genau. Ist heute leider nicht mehr wie früher unsere Hex, wie sie früher einmal war. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Okay,

super starker Rockstroh. Aber das ist schon mal ein Remix. Michael Mind Remix. 23:06 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Ja, also mein Freund Al will morgen eine Grillparty machen. Al, wie wär's, wenn du mich da einladest? Da klemm ich mir lieber meine Nase in eine Autotür. Ach komm. Al, ich will zu dir auf die Grillparty. Komm mal mit ein paar Dollar rüber, Kumpel. Gut, wenn ich ein paar Dollar bringe, dann kann ich ja dabei sein, oder? Ich möchte nur zu dir. Auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ah, ja, genau. Hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Charlie 2000. Ladies and gentlemen, okay, party people in the house. Ein Bier, face when the face gets smacked. Da soll einer sagen, hier geht's partymäßig nicht ins Wochenende. Ihr seid vollkommen richtig, Nachtschwärmer. Wird ein ganz heißer Tag. Nicht nur Fußballspiel, nicht nur Wetter. Auch mein Freund Al macht eine Grillparty. Er nennt es hier Barbecue, aber naja, was soll's. Al, was machst du denn alles rein in deine Burger und Steaks und weiß ich noch was, hä? Tomaten, Zwiebeln, Ketchup, Gewürze und ein bisschen Rinderquetsch. Willst du mich vergiften? Bevor wir in die Werbung gehen, jetzt kurz Nachtschwimmer, besuche mich doch mal bei, entweder bei Facebook oder bei werkenwin.de. Und tragt euch ein. Kennt mich, wir kennen uns ja, wenn ihr an die Kamera schaut zum Beispiel. Ah ja, die Webcam, Evans, hier ist eine Webcam, Nachtschwimmer. Wenn ihr vom PC aus schaut, könnt ihr immer zusehen. Allerdings muss ich sagen, es reißt euch nicht vom Hocker. Das sieht nicht viel. Und wer eben die Sendung versäumt hat oder nicht ganz mithören kann, der kann sie nachträglich runterladen. Und zwar geht ihr da auf meine Seite www.charlie2000.de. Da ist ein Link zur Fanseite von Charlie 2000. Und da könnt ihr entweder live mithören mit Bild und Ton mit einem Klick oder die Sendungen runterladen. Auch früher, von über 10 und 15 Jahren. Und ja, Nachtschwärmer, da habe ich Filme drin von früher, von den Hallenveranstaltungen. Schaut mal rein. Gehen wir mal kurz in die Werbung und nachher wird irgendwann über die Tochter von meinem Freund Al

Mix, Don't You Want Me. Aus alten Tagen, ne? Als Techno noch Techno war. Hallo Blondies, hallo Kelly, hallo Nachtschwärmer. Die Blondine raunt ihren Mann zu. Mit lüsterner Stimme flüster mir was Dreckiges ins Ohr, Schatz. Er? Küche. Das wollte ich nicht hören. Küche. Den wollte ich gar nicht bringen. Den anderen. Folgendes. Zwei Blondinen, Nachbarinnen mittleren Alters, stehen am Gartenzaun, sagt die eine, oh, da kommt mein Mann mit einem Blumenstrauß nach Hause. Mist, jetzt muss ich doch heute Abend mal wieder die Beine breit machen. Antwortet die andere, wieso, habt ihr keine Vase? Ja, hier wird's feierlich. Hier geht's ab nach Schwerin. Ja, der kriegt sie wieder nimmer. Ist er gut. Das ist ja nicht normal nach Schwärmen, oder? Ja, Wochenende-Sonnenschein, das haben wir reichlich. Hier ist das Wochenende. Und mein Freund Al macht ja eine Grillparty morgen. Und ich werde dazu kommen. Al, was geht? Also morgen ist eure Aufgabe einzukaufen. Warum kaufen wir nicht heute ein? Ist zu wenig Verkehr? Wenn du all die Jahre besser aufgepasst hättest, wüsstest du, dass Al Bundy nur mit ganz frischen Sachen grillt. Also, es ist morgen früh eure Aufgabe, mir frisches Fleisch zu besorgen, frischen Käse und frische Holzkohle. Und Vorsicht mit den Chips, dass ihr mir ja keine natürlichen Zutaten kauft. Da wir ja alle den morgigen Tag zusammen verbringen, geht ihr mir heute raus. Und vergesst nicht, ich will meinen Ketchup nicht in diesen Plastikquetschdingern. Ich will Flaschen, so wie sie unsere Vorfahren hatten. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Mit YouTube. 23:41 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. It's time for a change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We locked in a radio studio. Was guckst du lang? Was korrekt und Technopass. Bewegt euch, ihr müden Säcke. Ihr müden Säcke. Hey, Kollege. Lass noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? What you going? AC/DC All Night Long mit Black Eyed Peas und der Fergie. Dysfunctional DJ. Stranded at the drive-in. Branded a fool. What will they say? Hit me! Snoop Dogg und der Musikteppich von Grease. Das ist Nachtschwärmer Spezial um 23.49 Uhr. Und ich habe schon kurz vor der Werbung wieder intensive Gespräche mit meinem Freund Al. So immer zwischen 11 und 12. Der hatte ja schon ein paar Bierchen hinter sich. Da kommen die heißen Diskussionen. Hey, du Charlie, ich denke gerade drüber nach, was du eben gesagt hast. Ich muss nicht gleich schlafen nach dem Sex, ich will gleich schlafen nach dem Sex. Ich bin froh, wenn's Licht aus ist. Ja, weil du ein Loser bist. Kleine Lachpause. Werbung. Das Warten hat bald ein Ende. Erlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Nicht Wurst, was bei Ihnen auf den Tisch kommt. Ihre Metzgerei Linz in der Dinglinger Hauptstraße in Laa.

viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas! Jetzt machen wir eine Olli-Runde. Und in der Dunkelheit. Ich erkenne dich mit verbundenen Augen. Ohne Licht und in der Dunkelheit. Ich erkenne dich mit verbundenen Augen. Extra für die jüngeren, älteren Nachtschwärmer. Gleich mal die Tränen ab. Wir haben gleich 24 beziehungsweise 0 Hunger. Das ist die richtige Nachtschwärmerzeit. Heute ist der Day to Day, der Tag des Herrn. Scheißegal, nur Italien nicht, Italien nicht. Wer den Cup gewinnt, ist scheißegal, nur Italien nicht nochmal. Wer den Cup gewinnt, ist scheißegal. Frettchen, goldenes Kettchen, ihr lauft rum wie Ludenfrettchen. Gel, Öl, Krebs sind überall, doch das ist Sport, das ist der Tuttenball. Das nervt, das kann nicht richtig sein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Und weil wir uns einig sind, stimmen alle jetzt mit ein. Wer den Kampf gewinnt, ist scheißegal, nur Italien nicht. Doch beim Fußball, da gehen nicht ganz dicht. Pizza, Pasta, Mafia, Berlusconi, das reicht, mehr wollen wir nicht. Das nervt, das kann nicht richtig sein. Nein, nein, nein, nein, nein. Und weil wir uns einig sind, stimmen alle jetzt mit ein. Wer den Kampf gewinnt, ist scheißegal, nur Italien nicht, Italien nicht. Wer den Kampf gewinnt, ist scheißegal. Okay, das hätten wir. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Macht der Mitnacht schwärmer. Jetzt heißt sie mich Deutsche Welle Spezial. Wir wollen Gefahrene. Drei Interpreten aus den Originalinterpreten aus der original deutschen Welle. Es kann wieder losgehen. Wow. 0781 504 33 11. Es kommen jetzt mehrere Interpreten, aber drei will ich nur wissen. Thank you.

Sie sollen nicht so lange wach bleiben. Nur wie lang deine Sendung geht. Das wäre bis 1 Uhr. Ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos. Völlig willenlos. Selbst im Büro, im Damenklo, hab ich sie gern. Ja, wir sind auch völlig willenlos hier. Nachtschwärmer Spezial heißt. Al, haben wir Gäste? Komm, lad sie ein hier rein. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Ach, stimmt doch nicht, Al. Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Some guys from school, we had a band and we tried real hard. But Jimmy quit and Joey got married. You should know we never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had a choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of Die 69 von den Top Models hinten mit Z 0:18. Max Schwimmer, seid gegrüßt. Immer so gegen Mitternacht hat der Al seine paar Bier gezischt. Dann wird er immer mutig. Al, was gibt's jetzt schon wieder? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Mach das! Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander! Besser! Radio Ohr! Einfach näher dran. Großartig! Einfach großartig! Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn! Hey! Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Wir sind alle begeistert. Ganz klar. Schuhverkäufer, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch begeistert? Hä? Ich brauche einen Doktor Schlag, die Weiber tot. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Ein Ort, zwei Tage, unendlich viel Musikvergnügen. Radio Ohr präsentiert ein Musikerlebnis der Extraklasse. Am Freitag, den 30. Juli, die Klostertaler auf ihrer Abschiedstournee mit Musik, die Millionen Fans begeistert. Und als Vorgruppe die Dorfrocker. Am

Website. Dark Side von Hypertracks. zu guten alten Techno-Zeiten vor über 10 Jahren war das der Überknüller. Der Thomas Stiempel aus Tamm ist da in Pforzheimer Gegend. War der Gewinner von unserem NDW-Gewinnspiel. Dankeschön fürs Mitmachen. Auch allen anderen Dankeschön, die angerufen haben oder gemeldet haben. Mich würde ja mal interessieren, wer so draußen jetzt im Freien ist und noch zuhört. Nachtschwärmer, wie könnte ich das rausbekommen? Ich glaube überhaupt nicht. Cold water hits my face, only get up to see the skies. I raise my head, look up, and I'm surprised the clouds have gone. I'm still in search for darkness, so I got to wait till dawn. The dark side. Sonne ballert auf den Kopf und ich fühl mich wie der King der Welt. Sau cool, doch ich schwitz wie ein Schwein. Alles voller Dreck, die Müllmänner am hitzefrei auf dem Amt. Können die Atzen im Schatten warten, holen sich Hartz IV in Bermudas und Badelatschen. Jeder sucht im Park vergeblich nach freien Ecken. Zwischen Kippenstummeln und stinkenden Plastiksäcken. Es gibt nur noch warmes Pilz. Der Asphalt auf der Straße schmilzt. Alle Leute werden gar gegrillt und morgen früh schreibt die Bild. Der Schweiß, ich sterbe gleich. So schmeckt der Sommer. Meine Haut ist verbrannt, ich bin trotzdem entspannt und chill am Strand. So schmeckt der Sommer. Bei dem Smog und dem Mief wird man schnell aggressiv, nichts mehr mit Beef. So schmeckt der Sommer. Feuchte Tuch auf dem Kopf, ich werd sonst noch bekloppt vom Hitzeschock. So schmeckt der Sommer. Ja, ich bin übergeschnappt, machen Körper vom Dach ins Tiefkühlfach. So schmeckt der Sommer. Und die Sonne gibt uns noch den goldenen Schuss. Und dann ist Schluss. Endlich Sommer. Kilometerlange Schlangen vor den Eisdielen. Jeder lässt die Hüllen fallen, weil sich alle heiß fühlen. Hinz und Kunz oben, ohne wie ein Cabrio. Ich kotz vor Freude auf die Straße in mein Mario. Nonstop lauf ich um Block, noch ne Runde. Und die Mini-Rücke kürzer als eine Sekunde. Auch wenn es manchmal unerträglich ist, es ist Sommer. Karl Cicandela. Sommer im Kiez. 0:37 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondis. In Amerika, da gibt es Zeitschriften sogar für Blondinen. Eine Blondine hat eine Annonce aufgegeben. Und zwar folgenden Inhalt. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal. Frisur meine Herren.

will. Ey. Was für ein Tag in Berlin, Mann. Ja, Herr Kommissar. Bist du bereit für den Weltuntergang? Ja, schlimmer als diese Show kann es nicht sein.